Privataffäre. Ein Kriminalhörspiel von Mischa Mleinek. Donegan. Ach, Sie sind es. Nein, das ist nicht so eilig. Den schriftlichen Bericht können Sie aufschieben bis zum Wochenende. Aber es wäre mir lieb, wenn Ihr Beauftragter das fixiert. Für alle Fälle. Und dann, ich möchte, dass Sie die Beobachtungen abbrechen. Vielleicht ist alles ganz harmlos. Was Sie meinen, interessiert mich weniger. Wenn ich meine, dass es harmlos sein könnte, könnte es harmlos sein. Ich bezahle Sie, nicht wahr? Also ziehen Sie Ihre Leute zurück und lassen Sie meine Rechnung fertig machen. Ich komme vorbei. Nein, auf keinen Fall schicken Sie sie ins Werk. Ich komme selbst. Danke. Walter? Ich war noch nicht müde. Hast du dich gut unterhalten? Du weißt doch, wie diese Partys bei Linda sind. Zu viel Wermut und zu wenig gescheite Leute. Du warst heute nicht im Club? Eine halbe Stunde nur. Eine Verabredung mit Leuten von der Handelskammer. Aha. Und es hat Ärger gegeben. Wie kommst du darauf? Ich sehe es dir an. So? Ja, ja, es hat Ärger gegeben. Aber nicht im Club. Übrigens, bist du sehr müde? Nein, nicht so sehr. Dann würde ich gern mit dir ein paar Dinge besprechen, Flora. Ja, natürlich. Wenn du willst, ich werde uns eine Flasche Wein holen. Nicht nötig. Helen hat sie schon gebracht. Sie war noch auf, als ich kam. Gehen wir doch hinüber in die Bibliothek. Wenn du willst. Danke. Bitte? Es ist lange her, dass wir einen Abend in der Bibliothek gesessen haben. Bei Wein. Nicht meine Schuld, Flora. Du gibst in letzter Zeit viel Geld aus? Ach, das ist es. Ich habe gedacht... Was dachtest du? Habe ich zu viel ausgegeben? Ich höre von allen Leuten, wie blendend die Firma dasteht. Mir erzählst du ja nichts. Aber ich habe gedacht, ich könnte mir das leisten. Es geht nicht darum, was du ausgibst, Flora. Nur, wie du es ausgibst. Etwas, was ich früher immer so an dir bewundert habe... war dein Geschmack. Früher wusstest du, was du dir schuldig bist. Und mir. Du wolltest verreisen? Ja, ich habe dir doch gesagt, dass ich 2 oder 3 Wochen an die Riviera fahre. Ja. Allein? Ja, natürlich allein. Du hast 2 Plätze buchen lassen. Ich habe überhaupt nicht buchen lassen. Jedenfalls sind 2 Plätze gebucht worden. Und ich bin sicher, einer davon ist für dich bestimmt. Wollen wir uns auch nichts vormachen, Flora. Wofür hast du in letzter Zeit so viel Geld gebraucht? Ich habe mir sehr viel Garderobe gekauft. Nur dir? Also Walter, was soll das heißen? Wenn du mir Vorwürfe machen willst, bitte. Aber nicht diese Andeutungen. Gut. Vor einer Woche wurde ein Scheck präsentiert, den du ausgestellt hattest. Da auf deinem Konto wieder mal Ebbe herrschte, hat die Bank mich angerufen und selbstverständlich habe ich sofort Geld auf dein Konto übertragen lassen. Unangenehm an der Geschichte war, es war ein Herrenmodenhaus in der Bond Street, das den Scheck vorlegte. Man sagte mir auch, wer ihn in Zahlung gegeben hatte. Ein Mr. Fred Haller. Walter. Sag nicht, du kennst ihn nicht. Vor 6 Wochen rief mich Juwelier Holloway an. Du hattest vergessen, einen Rest von 900 zu zahlen. Für ein goldenes Zigarettenetui, Herrenform, Gravur, FH. Walter, ich kann dir alles erklären, wenn du mir 10 Minuten ruhig zuhören willst. Ich habe 2 Monate zugehört. Auf alle deine Ausreden, Entschuldigungen und Lügen. Ich möchte dir ersparen, weiter zu lügen, Flora. Bis heute Abend bist du beobachtet worden. Du und dieser Herr Haller. Danke, dass du mir das sagst, Walter. Das macht manches Herumreden überflüssig. Gut, ich habe dich oft angelogen in den letzten Wochen. Ich habe dich anlügen müssen, weil du mir doch nicht geglaubt hättest, solange ich nicht die volle Wahrheit sagen konnte. Und dazu hatte ich einfach nicht den Mut. Ich weiß, du musst alles so sehen, wie du es siehst. Jeder Mann würde es so sehen, wenn seine Frau sich benimmt wie ich. Aber es ist nicht das, was du meinst. Willst du damit sagen, du hättest kein Verhältnis mit diesem Haller? Ich kann dir nicht antworten. Also wenn du so redest, dann kann ich dir nicht antworten. Wenn du Vertrauen hättest. Ein Mann, der sich entschließt, einen Privatdetektiv hinter seiner Frau herzuschicken, hat wohl nicht mehr viel Vertrauen übrig, Flora. Dann bleibt nur die Vernunft. Und meine Vernunft sagt mir sehr deutlich, dass ich 51 bin und du 30, dass ich anfange, ein alter Mann zu werden und nicht viel Zeit für dich habe, dass du gut aussiehst und dich langweilst, dass du hast, was man für Geld kaufen kann, und das macht übermütig. Aber dass du dir mit meinem Geld einen Gigolo mietest, ist etwas viel. Denn das macht mich zur komischen Figur. Und ich habe weder den Humor noch die Gleichgültigkeit, mich in diese Rolle zu fügen. Gut, Walter, ich werde dir alles sagen. Wenn ich wirklich beobachtet worden bin, wird dir der Detektiv berichtet haben, dass ich Fred Haller dann und wann getroffen habe. Aber weshalb wir uns sahen, weshalb ich ihn sehen musste, das kann der Mann nicht wissen. Er denkt das Falsche. Oder du? Ich denke, du liebst Fred Haller. Ich hasse ihn. Ich werde seit Monaten von ihm erpresst. Flora. Doch, es ist so. Es hat einmal so etwas wie eine Freundschaft zwischen uns gegeben, aber das ist mehr als 2 Jahre her. Es war die Zeit, als du immer auf Reisen warst und an nichts anderes dachtest, als das Zweigwerk in Schottland zu errichten. Ja, damals habe ich ihn im Club kennengelernt. Ich weiß nicht mehr, wer uns bekannt gemacht hat. Wir sprachen zusammen, wir tanzten zusammen. Das war alles. Später liefen wir uns durch Zufall immer wieder in den Weg. Er begann mich einzuladen. Ich habe immer abgelehnt. Und dann kam... Dann kam ein Abend, an dem ich dich zurückerwartete. Du warst seit 6 Wochen unterwegs. Stockholm, Amsterdam, glaube ich, München und Zürich. Dein Anruf kam. Ich wollte zum Flugplatz fahren, ich wollte dich abholen. Aber du sagtest, du müsstest weitere 3 Wochen wegbleiben. Ich war sehr enttäuscht, Walter. Ja, und da rief Fred Haller an und wollte mich zu einer kleinen Gesellschaft schleppen. Und du bist gegangen? Mhm. Ich bin gegangen. Tja, dann an diesem Abend habe ich gemerkt, dass mir sein Leichtsinn gefällt, seine Frechheit und sein Egoismus. Und weiter? Ja, ich habe dann wohl den Kopf verloren. Und 2 Wochen lang. Dann habe ich Haller durchschaut. Dann habe ich gemerkt, dass ich ihn wohl weniger fasziniere als dein Geld. Aber da war es zu spät. Ich hatte ihm Briefe geschrieben, dumme, unüberlegte Briefe. Und seitdem erpresst er dich? Nein, das hat erst vor ein paar Monaten begonnen. Ich habe ihn lange nicht gesehen, als wir uns durch einen Zufall trafen. Ich habe ihn gebeten, mir die Briefe zurückzugeben. Das muss eine Dummheit gewesen sein. Ich glaube, das hat ihn überhaupt erst auf den Gedanken gebracht, die Briefe als Druckmittel zu verwenden. Und seitdem zahle ich. Das heißt, Seitdem fordert er feste Summen. Ach nein, du kennst ihn nicht. Er fordert nichts. Das wäre ja juristisch gesehen, wäre das ja Erpressung. Er klagt mir höchstens seine Nöte. Er sagt, wie hoch seine Schulden sind. Er zeigt mir in einem Schaufenster, was er dringend braucht. Aber natürlich ist es dasselbe. Warum hast du mir nicht längst schon etwas gesagt? Ich hatte nicht den Mut, Walter. Ich hätte dir alles sagen müssen. Auch das, was damals war, ich weiß, aber ich hatte Angst, du würdest nicht drüber hinwegkommen. Du würdest die Scheidung einleiten. Und du liebst ihn nicht? Ich hab dir gesagt, ich hasse ihn und das ist die Wahrheit. Er ist schuld dran, dass ich seit Monaten ein Doppelleben führe, wie eine... Dass ich dich belüge, dass ich meine Freunde belüge, dass ich mich selbst belüge. Flora, wir haben 11 Jahre eine sogenannte gute Ehe geführt. Vielleicht war sie nicht sehr unterhaltsam für dich, aber ich glaube, es war eine gute Ehe. Du hättest mir alles sagen müssen. Damals schon. Ein Mann sieht andere Wege, als eine Frau sie sehen kann. Und du siehst jetzt einen? Dieser Haller hat gedroht, mir deine Briefe zu zeigen. Ja. Dann ist jetzt schon alles erledigt. Ich weiß von den Briefen. Kein Grund für dich, mehr aus Angst zu zahlen. Trotzdem werde ich mir die Briefe zurückholen. Du wirst sie lesen? Sie interessieren mich nicht mehr. Walter, du bist einfach... Sie interessieren mich nicht mehr, ja, dann weil du mich nicht mehr interessierst, Flora. Damit wir klar sehen, es geht mir um meine Ehe. Und ich nehme an, auch dir wird es darum gehen. Gute Nacht. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Donegan. Ihre Frau hat mir viel von Ihnen erzählt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich bleibe gerne stehen. Wollen wir keine Umstände machen, Mr. Haller? Flora hat mir auch von Ihnen erzählt. Deshalb bin ich hier. Ich möchte Sie bitten, mir die Briefe auszuhändigen, die meine Frau Ihnen geschrieben hat. Flora hat mir nie Briefe... Nennen Sie meine Frau nicht Flora. Die Briefe bitte. Ihre Frau hat mir nie Briefe geschrieben. Ach, ja, das dachte ich mir. Also wie viel? Was wollen Sie? Ich nehme kein Geld für... Nur von Frauen. Was? Mr. Donegan! Wenn Sie nicht Floras Mann wären, hätte ich jetzt eine Antwort für Sie. Aber Sie kennen mich ja nicht. Ich komme gerade von meiner Detektei. Soll ich Ihnen vorlesen, was im Bericht über Sie geschrieben ist? Ich kenne Sie recht genau, Mr. Haller. Also die Briefe bitte. Ich habe keine Briefe. Sie haben Briefe meiner Frau. Gut. Aber keine Briefe, die ich Ihnen aushändigen würde, Mr. Donegan. Auch nicht für, sagen wir, eine einmalige Abfindung von 2000? Auch nicht dafür. Außerdem bin ich nun mal nicht für einmalige Abfindungen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der jeder an eine Rente denkt. Sie vergessen, dass Floras Briefe für Sie nichts wert sind. Ich weiß von der Affäre. Sie interessiert mich nicht. Sie haben kein Druckmittel mehr. Wirklich nicht? Flora hat Ihnen gestanden, dass wir befreundet waren. Okay. Sie verzeihen ihr. Schön. Aber tun Sie doch nicht so, als wären Sie die Güte persönlich. Ich weiß doch, wie wenig Sie sich um Ihre Frau gekümmert haben. Wenn Sie ihr jetzt verzeihen, dann doch nicht ihretwegen. Sie wollen keinen Skandal. Sie wollen Ruhe. Wenn Walter Donegan, Herr über 2 Werke und ich weiß nicht, wie viel Angestellte verheiratet ist, dann darf niemand wissen, dass die Ehe einen Knacks hat. Oberstes Wirtschaftsprinzip, Gewinne an die große Glocke, Verluste vertuschen. Und Ihre Ehe ist ein Verlustgeschäft, Mr. Donegan. Für Sie. Meine Ehe geht Sie nichts an, Haller. Geben Sie mir die Briefe. Für Sie sind sie wertlos geworden. Ich zahle Ihnen trotzdem 3.000 dafür. Ich will kein Geld. Was wollen Sie dann? Ich will Ihre Frau. Sie sind ja verrückt. Oder Sie halten mich für grenzenlos naiv. Sie kennen doch Flora nur als Flora Donegan. Sie kennen eine Flora im Nerz, eine Flora mit Schmuck, Leichtsinn und einem Bankkonto. Wenn ich mich scheiden lasse, bleibt ihr nichts. Ich habe sie aus der Belanglosigkeit geholt. Und wenn ich sie fallen lasse, fällt sie dahin zurück, woher sie gekommen ist. Und noch tiefer. Ich möchte mich doch setzen. Bitte. Ich habe mich hier letzte Woche gründlich untersuchen lassen. 5, 6 Jahre werde ich es noch machen, sagen die Ärzte. Übrigens, Flora weiß das. Wenn sie so lange warten kann und ihre Rolle in Anstand weiterspielt, hat sie eines Tages 1,5 bis 2 Millionen. Und Sie meinen, Flora würde das ihretwegen aufgeben? Sie waren doch ihrer Sache eben noch so sicher. Aber ich glaube, wir alle drei sind kühle Rechner. Vielleicht ist Flora die kühlste von uns. Sie weiß genau, dass Sie kein Mann für eine arme Frau sind. Playboys sind im Preis gestiegen. Flora weiß, dass sie in dem Augenblick verloren hätte, da ich mich von ihr scheiden lasse. Denn eine arme Flora wäre ihnen gleichgültig, wahrscheinlich sogar lästig, was nicht heißen soll, dass eine reiche Flora ihnen nicht lästig fiele. Vielleicht irren Sie sich. Kommen wir zum Schluss. Wie viel verlangen Sie für die Briefe? Mehr, als Sie zu zahlen bereit wären. Wie viel wäre das? Eine gütliche Trennung von Ihrer Frau, wobei das Vermögen geteilt wird. Haller, Sie sind ja verrückt. Das haben Sie schon mal gesagt, Mr. Donegan. Die Briefe bringen Ihnen doch nichts ein. Vielleicht doch einen Spaß? Ich habe eine Liste Ihrer wichtigsten Geschäftspartner. Was meinen Sie, wie komisch es wäre, wenn ich jedem einen Brief Floras, Verzeihung, Mrs. Donegans, schicken würde, selbstverständlich, mit einem erklärenden Begleitschreiben? Das würden Sie nicht wagen. Ich habe schon mehr gewagt in meinem Leben. Und wie bist du mit ihm einig geworden? Überhaupt nicht, der will kein Geld. Ja, was will er dann? Skandal, wie es scheint. Das kann ich mir nicht denken, er würde sich doch selbst damit unmöglich machen. Es gibt Menschen, deren Leben ist so unmöglich, dass nichts sie noch unmöglicher machen könnte. Was kann es ihm anhaben, wenn euer Verhältnis bekannt wird? Dass er der Romeo reicher Frauen ist, das weiß doch jeder, der ihn kennt. Ich würde noch mal mit ihm reden. Du wirst nicht mehr erreichen, als ich erreicht habe. Er weiß, dass du wegen der Briefe keine Angst mehr vor mir hast. Jetzt sollen wir beide Angst haben vor unserer sogenannten Gesellschaft. Und jeden Tag könnte er die Bombe platzen lassen. Na, er wird sie nicht platzen lassen. Du irrst dich. Ja, nicht, wenn er so weitergeht wie bisher. Wenn was weitergeht? Na, wenn ich ihm weiter Geschenke mache, wenn ich weiter die Frau spiele, die in ihn verliebt ist. Wenn du dich weiter mit ihm triffst, mich weiter lächerlich machst und die Chancen für einen Riesenskandal weiter vergrößerst? Nein, Flora. Das ist keine Sache, die ich dir überlassen werde. Also was willst du unternehmen? Frag nicht. Verlass dich darauf, dass ich die Dinge regeln werde. Ja, willst du ihn überreden, dass er von hier verschwindet? Das würde dich sehr viel Geld kosten. Und er würde wieder auftauchen, sobald das Geld durchgebracht ist. Nein. Fred Haller wird sich die Finger verdammt verbrennen. Und das Schlimmste ist, er wird es nicht einmal mehr merken. Walter, du willst doch nicht... Flora, ich glaube, wir haben für heute genug über Haller gesprochen. Geh schlafen und denk nicht mehr an ihn. Komm herein. Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Die Gedanken gehen mir im Kopf herum wie ein Karussell. Ich habe bei dir noch Licht gesehen. Setz dich da. Du arbeitest noch. Geschäfte? Gewissermaßen ein Geschäft. Das, worüber wir am Abend gesprochen haben. Du willst das also wirklich tun? Ja. Und du? Noch immer dagegen? Das ist Wahnsinn. Ich lasse mich auf so etwas nicht ein. Du wirst dich darauf einlassen müssen. Es ist doch nur die Konsequenz dessen, worauf du dich in all den Jahren eingelassen hast. Würde es dir etwas ausmachen, mir das in vernünftigen Worten zu erklären? Ich habe nur aus Rücksicht deutlichere Formulierungen vermieden. Aber wie du willst. Ehe wir uns kennenlernten, Flora, hattest du deine sogenannte Freiheit. Du hattest deinen zweifelhaften, aber zugegeben ganz interessanten Umgang. Deine Freunde, deine Flirts, die Partys, den Vorstadtmief und die Angst, wie lange du dieses Leben noch führen könntest, ehe du alt bist. Da bin ich gekommen. Und du warst nicht verliebt, du bist nicht verträumt auf rosaroten Illusionen gewandert. Du hast überlegt und abgewogen. Und dann hast du dich darauf eingelassen. Du hast die Flirts, die Freunde und die Vorstadt eingetauscht für die solide Chance, Mrs. Dunnigan zu sein. Du hast dir eingehandelt, was sich ein Mädchen wie du nur erträumen konnte. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Spar dir die Ironie. Niemand verlangt, dass du dankbar bist. Natürlich hast du dir auch etwas Langeweile mit eingehandelt. Aber ich glaube, du hättest sie ruhig in Kauf nehmen können. Ja, weil du sie mir in Luxusausführung geliefert hast, vergoldet und stilrein. Ich habe dir gelassen, was du wolltest und brauchtest. Sogar dein Heimweh nach dem Talmi, den unrasierten Herrn aus Soho. Ich habe gedacht, lass ihr das. Jeder braucht etwas, dem er nachtrauen kann. Ich habe gedacht, lasse sich dieses Leben zurückträumen. Aber du hast es dir zurückgekauft. Mit meinem Geld hast du dir deinen Zeitvertreib geleistet, wie sich andere Frauen einen Pudel zulegen. So weit hast du dich eingelassen, Flora. Jetzt gibt es nur die beiden Möglichkeiten. Und eines Tages bin ich lächerlich und habe einen Skandal am Halse. Deinen Skandal. Oder Mr. Fred Haller kommt nicht mehr dazu, den Mund aufzumachen. Er oder ich, verstehst du? Und nun sag mir, worauf du dich nicht einlassen kannst. Ich kann das nicht tun. Ich will nur wissen, auf wessen Seite du stehst. Bei deinem Mann oder bei deinem Ex-Gigolo. Du weißt, dass ich zu dir stehe. Gut, dann wirst du tun, was ich sage. Bist du meiner so sicher? Ich könnte dir doch zum Schein gehorchen und trotzdem Haller warnen. Du kennst meine Pläne und du kennst Haller. Und du weißt, was er tun würde, wenn du ihm ein Wort verrietest. Er würde dich anzeigen. Ja, und das wäre das Gleiche, als hättest du selbst mich angezeigt. Eine Frau braucht nicht gegen ihren eigenen Mann auszusagen. Und wenn sie es täte? Du fragst, ob ich deiner sicher bin. Ja, ich bin es. Dieser Umschlag enthält mein neues Testament. Dein neues... Was steht denn da drin? Das sind die alten Bestimmungen, die du kennst. Nur ein kurzer Zusatz. Du kannst ihn gern lesen. Alle diese Verfügungen gelten nur für den Fall, dass meine Frau Flora Dunnigan bis zum Zeitpunkt meines Todes weder gegen mich ausgesagt noch Schritte unternommen hat, die zu polizeilichen Ermittlungen gegen mich führen. Andernfalls gelten für die Aufteilung meines Vermögens die nachstehenden Bestimmungen. Du willst mich also enterben? Für den einen Fall? Nur, soweit es gesetzlich möglich ist. Eine kleine Rente würde dir immer bleiben. Danke. Was meinst du? Kann ich mich auf dich verlassen? Ja. Du hast einen Plan? Ja. Ihr wolltet beide verreisen, nicht wahr? Er wollte, dass ich mit ihm verreise. Dann werdet ihr eine Reise unternehmen. Von der er nicht zurückkommt? Die er gar nicht antritt. Sein Reiseziel steht in keinem Fahrplan. Wohin wolltet ihr verreisen? Italien, Sizilien vielleicht. Er hatte noch keine festen Pläne. Sizilien. Ja, ja, das ist ausgezeichnet. Weit genug fort und schlampig genug, um Nachforschungen zu erschweren. Du wirst Fred Haller überreden, mit dir nach Sizilien zu fahren, Flora. Mit dem Auto? Nicht mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug. Autos werden an den Grenzen registriert und Flugpassagiere stehen in den Startlisten. Man könnte später zu leicht feststellen, dass Fred Haller England gar nicht verlassen hat. Also Eisenbahn? Ja. Wenn es heißt, dass er mit dem Zug nach Italien gereist ist, kann später niemand feststellen, dass er nicht gereist ist. Und wann wird er glauben zu reisen? Das wollte ich gerade ausrechnen, als du kamst. Ach, würdest du mir bitte mal das Kursbuch reichen? Danke. Calais, Paris, Lyon, Turin. Nein. Paris, Dijon, Lausanne, Rom. Das ist eure Strecke. 17.21 Uhr geht ein Zug nach Dover. Nein, ist zu früh. 22.35 Uhr. 22:35 Uhr abends. Eine halbe Stunde Fahrt zum Bahnhof Waterloo Station. 20 Minuten hier im Haus. Nein, sagen wir eine halbe Stunde. Dann kämen wir auf 21.30 Uhr bis 21.35 Uhr. Um diese Zeit würde Haller hier sein, um dich abzuholen. Dann muss es bereits dunkel sein. Denn keiner darf sehen, wann er vorfährt. Das heißt, Sonnenuntergang gegen 21 Uhr. Besser noch früher. Ach, gib mir doch bitte mal das Notizbuch. Danke. Früher habe ich nie begriffen, weshalb sie die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in die Kalender drucken. Aber irgendwann kann man alles brauchen. Lass mal sehen. April. Nein. Dann bleibt uns zu wenig Zeit. Mai. Ja, das sieht schon anders aus. Nehmen wir einen Montag. Da ist in unserer Straße der wenigste Betrieb. 9., 16., 23. Tja. Dann ist es gegen 9:30 schon stockdunkel. Die Leute in den Nachbarhäusern ruhen sich vom Sonntag aus und außerdem... Außerdem? Ist Montag immer der Tag, an dem man die meiste Energie hat, unangenehme Dinge zu erledigen. Fred, wir werden doch zu unserer Reise kommen. Bist du dann von allen guten Geistern verlassen, jetzt da dein Mann alles weiß? Aber was weiß er denn? Er wird dich weiter beobachten lassen und alles wird herauskommen. Wir werden vorsichtig sein und nichts wird herauskommen. Er hat mir doch selbst vorgeschlagen zu verreisen. Er meint, nach dieser Affäre sollte jeder eine Weile für sich sein. Dann verfolgt er doch eine Absicht damit. Ja, ganz bestimmt verfolgt er eine Absicht. Flora, aus der Sache wird nichts. Wenn du verreisen willst, fahr alleine. Du kannst die Dinge nicht auf die Spitze treiben. Aber er hat mir doch verziehen. Außerdem hat er Angst vor einem Skandal. Wir werden verreisen. Erstens, weil ich's will. Und zweitens, weil ich meine Gründe habe. Mein Mann muss Gelegenheit haben, allein zu sein. Er ist nicht der Einzige, der einen Detektiv engagieren kann. Du meinst... Ich weiß es. Aber ich will Beweise. Ich werde wegfahren. Offiziell allein. Und mein Mann wird sich seine Zerstreuung suchen. Sobald ich den Beweis habe, werden wir den Spieß umkehren. Dann wollen wir mal sehen, was bei einer Scheidung für mich herausspringt. Gut, Flora. Ich hoffe nur, du hast überlegt, was du tust. Natürlich habe ich das. Selbstverständlich werden wir getrennt fahren, falls Walter uns beobachten lässt. Du wirst dir deine Fahrkarte selbst kaufen und ich mir meine. Dass beide dann für denselben Zug gelten, das kann ja ein Zufall sein. Wann dachtest du, wollen wir fahren? Ja, lass mich überlegen. Sizilien ist im Mai am schönsten. In der ersten Monatshälfte werde ich nicht fort können, aber dann. Am 21. hat Walter Geburtstag. Dein Mann, der hatte doch im August. August? Nein, das bringst du durcheinander, Walter hat im Mai Geburtstag. Der 21. ist ein Sonnabend. Sonntag ist kein schöner Tag zum Reisen. Sagen wir Montag. Am Montag, den 23. Mai. Also wie du das sagst, man könnte meinen, du hättest dir das zurechtgelegt. Ja, das habe ich auch. Ich habe es die ganze Nacht durchdacht. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Tja, dann werde ich mich schon mal ein bisschen umtun. Nach einem schicken Hotel. Taormina soll sehr schön sein. Nein, nein, überlass das alles mir. Ich werde das allein machen. Du kannst dir meinetwegen Prospekte besorgen, aber buche nichts selber. Na gut, wie du willst. Sie wollten mich sprechen, Mr. Donegan? Ja, Bishop. Setzen Sie sich doch. Danke. Zigarre? Oh, danke, gern. Aber wenn ich Sie später rauchen dürfte. Ja, aber natürlich, Bishop. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie und Miss Helen im Mai ein paar Tage Urlaub machen können. Meine Frau wird verreisen, ich habe auch auswärts zu tun. Und ich dachte, dass wir das Haus eine Weile sich selbst überlassen. Einverstanden? Tja, selbstverständlich. Wenn Sie es wünschen, Sir. Nur, ich weiß ja nicht, wie es mit Miss Helen ist, aber bei mir, also, ich würde ganz gern hierbleiben. Sie wollen nicht weg, Bishop? Wollen schon. Ich würde schon ganz gern nach Cornwall rübermachen zu meiner Schwester und meinem Schwager, Sir. Aber es ist bei mir mal ein bisschen knapp mit dem Kleingeld, wenn ich so sagen darf. Ach so, das ist es. Na ja, also, da werden wir schon einen Weg finden, Bishop. Gegen einen kleinen Reisezuschuss haben Sie ja wohl nichts einzuwenden. Nö, das ist ja furchtbar nett von Ihnen, Mr. Donegan. Sehr großzügig, wenn ich so sagen darf. Aber was wird dann mit dem Garten? Zweite Hälfte Mai habe ich über die hintere Hälfte drangenommen, zum See runter. Die ganze Seite, wo der Rhododendron ist, muss dieses Jahr ordentlich zurechtgemacht werden. Und Sie wollten doch auch den Weg zum Pavillon mit Steinplatten belegt haben. Das ist doch alles nicht so wichtig, Bishop. Der Weg hat Zeit. Und da können wir immer noch ein oder zwei Leute hinzunehmen, wenn es dann soweit ist. Na schön. Ganz wie Sie wollen, Sir. Dann werde ich mal meiner Schwester schreiben, dass ich komme. Wann werden das so ungefähr? Ja, also ich möchte, dass Sie um den 20. Mai fahren. Und sagen Sie auch Miss Helen, sie soll sich auf diesen Termin einrichten. All right, Sir. Übrigens, Bishop, ich war gestern ein bisschen im Park spazieren und habe mir den alten Schuppen in der Ecke angesehen. Sie könnten ein neues Schloss bestellen und montieren. Ja. Na ja, aber dann nimmt niemand was, Sir. Da stehen doch bloß die Schippen und die Rasenmähmaschine drin. Und die beiden alten Sonnenschirme. Trotzdem, sicher ist sicher. Kaufen Sie ein neues Schloss und sagen Sie mir Bescheid, wenn es an der Türe ist. Werden wir dann auf Reisen bleiben, Flora? Vielleicht 2 Monate, vielleicht auch 3. Wir werden nicht zurückkommen, bevor hier alles mit meinem Mann geregelt ist, wenn wir zurückkommen. Am liebsten würde ich ein Haus mieten, irgendwo in Italien. Ja, wenn wir so lange bleiben, dann wäre es vielleicht am besten, ich gebe die Wohnung hier auf. Ja, das müsstest du sowieso tun. Ich möchte nämlich, dass du alle Brücken hinter dir abbrichst. Kündige die Wohnung und verkauf die paar Sachen, die dir gehören. Und ja, am besten ist, du verkaufst auch deinen Wagen. Aber sag niemand, was wir vorhaben. Sag, du gehst ins Ausland und weißt nicht, ob und wann du zurückkommen wirst. Hier, Dannegan. Fräulein, geht meine Vorbestellung für morgen Abend in Ordnung? 6. Reihe. 2 Plätze. Die Karten werden morgen Vormittag abgeholt. Eine Frage noch. Wann ist die Vorstellung zu Ende? Aha, ja. Dankeschön. Du hast mir gar nicht gesagt, dass wir morgen Abend ins Theater gehen. Wir gehen auch nicht. Die Karten sind für Bishop und das Mädchen bestimmt. Die beiden haben doch morgen ihren freien Tag. Ja, ja, natürlich, wie immer, Donnerstags. Wir werden sagen, wir haben Theaterplätze, können aber selbst nicht gehen. Dann schicken wir die beiden in die Vorstellung und sind sie bis nach 11 Uhr los. Du hast etwas Bestimmtes vor? Ja. Ich habe im Schuppen an der Parkmauer zu tun. Die Erde ist ziemlich festgetreten. Ich werde ein paar Abende brauchen, bis ich tief genug bin. Bishop kann nichts merken? Ich habe alle Ersatzschlüssel zum neuen Schloss weggeworfen. Den einen, den es gibt, habe ich. Flora, du könntest mir morgen einen Overall besorgen oder so etwas Ähnliches. Tja, dann müsste ich aber in die Vorstadt fahren, wo die Leute mich nicht kennen. Es würde doch etwas seltsam aussehen, wenn ich für Direktor Dunigan einen Monteuranzug kaufe. Mhm. Wie geht es mit Fred Haller? Planmäßig. Die Möbel hat er verkauft, der Wagen wird nächste Woche vom Käufer übernommen. Er will die letzten Tage in einer Pension verbringen. Gut. Und was den Schuppen morgen Abend betrifft, Flora? Ich habe Fred Haller nur das eine Mal gesehen. Und? Wie groß ist er ungefähr? Flora, Darling, nimm doch noch einen Biskuit. Ich habe sie selbst gebacken. Nein, wirklich, danke. Weißt du, Bill mag keinen Kuchen aus dem Laden. Er sagt, was die Beine und die Biskuits betrifft, da bin ich konkurrenzlos süß, nicht? Also ich fürchte, Lilly, ich muss bald wieder gehen. Ich hatte in der Gegend zu tun und dachte, nur auf einen Sprung muss ich dich doch besuchen. Oh, kannst du nicht warten, bis Bill kommt? Nein, der freut sich bestimmt. Er hat schon gesagt, du bist wohl zu vornehm geworden für unsereins. Aber meint er nicht so. Du weißt doch, er macht immer seine Späße. Ja, sag mal, Lil, irgendwer hat mir erzählt, ihr seid vergangenes Jahr auf Sizilien gewesen? Ach, es war himmlisch. Ein ganz süßes Hotel und ganz billig. Und Bill war fabelhaft braun überall. Und getaucht sind wir auch mit Schnorchel und so, weißt du? Bekannte von mir wollen nämlich auch nach Sizilien. Aber sie kennen sich überhaupt nicht aus. Hast du zufällig von dem Ort, in dem ihr wart, ein Foto oder vielleicht eine Postkarte? Ach, sicher. Warte mal, ich hol's dir. Bill fotografiert einfach himmlisch. Dabei ist ihm am ersten Tag sein Belichtungsmesser gleich ins Wasser gefallen. Wir haben so darüber gelacht. Moment mal, hier muss alles drin sein. Guck mal, das bin ich. Und das ist ein Ehepaar aus Birmingham. Ganz reizende Leute. Der Mann war bei der königlichen Kavallerie. Und diese Postkarte hier, ist das euer Hotel gewesen? Wir haben viel kleiner gewohnt. Aber Bill hat gesagt, so schön kann er das doch nicht knipsen. Nehmen wir einfach ein paar Karten mit zum Renommieren. Er hat natürlich nur Spaß gemacht, weißt du. Sag mal, Lil, könnte ich diese Karte behalten? Ich würde sie gern meinen Bekannten geben. Vielleicht gefällt ihnen der Ort. Natürlich kannst du die haben. Die haben wir sowieso doppelt. Dankeschön. Du, wenn die wirklich dahin fahren, dann sag ihnen doch, sie müssen unbedingt mal in die Taverna gehen. Ein himmlisches Tanzlokal mit einer Kapelle. Also Flora, so etwas von zauberhaftem Format. Richtig international. Streifenwagen Delta 4 sofort zur Juston Road 24, Hollywinds Bar, Schlägerei unter Halbwüchsigen, angeblich 2 Verletzte. Bitte kommen. Jetzt steht doch bloß endlich diesen blöden Polizeifunk ab. Mir macht's Spaß. Also mich macht's nervös. Na schön. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum du dir das immer anhörst. Wieso? Das ist das lebensechteste Programm, das England zu bieten hat. BBC kommt nicht mit. Schlägereien, Unfälle, Ehestreit. Wird ab und zu ein bisschen Unmoral. Alles da, was das Dasein farbig macht. Ich habe jedenfalls andere Sorgen. Was schiefgegangen? Nein, noch nicht, aber es könnte etwas schiefgehen. Ich habe Walter erzählt, ich will nach Spanien reisen und er glaubt, dass ich dich dort treffe. Na und? Na, jetzt habe ich ihm vorsichtshalber gesagt, du seist schon auf Sizilien. Weit weg. Tja, das war allerdings dumm. Wenn er mich beobachten lässt, weiß nein, er, dass... Nein, er lässt uns nicht beobachten, nicht mehr, aber ich möchte ihn trotzdem beruhigen. Weißt du, Freunde von mir fahren übermorgen nach Sizilien und ich habe eine Ansichtskarte von dort besorgt. Schreib doch einfach ein paar Zeilen drauf. Ich gebe die Karte meinen Freunden mit und sie können sie dann von Sizilien abschicken. Und an wen soll ich schreiben? An mich. Dann werde ich dafür sorgen, dass Walter sie zu sehen bekommt und beruhigt ist. Na schön, gib her. Hier. Und was soll ich schreiben? Schreib irgendwas Dummes, wie es sich für Ansichtskarten gehört. Schreib schöne Grüße von hier und leb wohl, Fred Haller. Leb wohl? Ja, das macht es ihm leicht zu glauben, alles sei aus zwischen uns. Okay. Nein, schreib kein Datum. Der Poststempel genügt ja. Jetzt noch meine Adresse. Also manchmal kommt es mir vor, als planten wir ein Verbrechen. Wieso? Naja, wir zerbrechen uns den Kopf über jede Kleinigkeit im Voraus. Lauter Heimlichtuereien. Verlass dich darauf. Es wird bald dein Ende haben. Mr. Donegan, hätten Sie mich das mal machen lassen. Was ist denn passiert, Bishop? Na, der Kalk für den Garten. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann selbst bestellen, wie jedes Frühjahr. Aber nein, Sie haben ja partout darauf bestanden, Sie telefonieren selber mit der Firma. Ja und? Der Kalk ist doch gestern geliefert worden. Sie hatten Ihren freien Tag. Darf ich das Zeug gleich hinten beim Schuppen abladen lassen? Ja, aber was für ein Zeug? Das ist doch ungelöschter Kalk. Den kann ich doch nicht für die Obstbäume nehmen. Der zerfrisst ja glattweg alles. So? Ach, Bishop, das tut mir leid. Dann muss ich mich bei der Bestellung falsch ausgedrückt haben. Wissen Sie was? Wir lassen den Kalk ruhig da hinten liegen. Und wenn Sie Ende der Woche in Urlaub gehen, bestelle ich die richtige Sorte und lasse den anderen wieder abholen. Bis Sie dann zurück sind, ist das Zeug fort. Na schön. Ich wollte Ihnen ja auch keine Vorwürfe machen. Ist ja bloß schade um die Mühe und ums Geld, nicht? Dort die EAT, die Buchungsabteilung, bitte. Hier ist die Donegan Company, Sekretariat Direktor Donegan. Herr Direktor braucht einen Flug London-Liverpool. Ja, die Abendmaschine um 20.50 Uhr. Nächsten Montag, dem 23. Mai. Ja, bitte festbuchen. Das Ticket wird morgen abgeholt. Danke. Also pass auf. Samstagabend reist Bishop ab, Sonntag früh das Mädchen. Dann sind wir allein im Haus. Ich lasse Bishop am Samstag noch mal tüchtig heizen. Bis zum Montagabend werde ich dann die Feuerung schon selbst in Gang halten können. Am Montagabend reise ich offiziell nach Liverpool, damit ich für alle Fälle ein Alibi habe. Ich lasse mich am Flugschalter abfertigen, gehe durch die Sperre und kehre dann unter irgendeinem Vorwand um. Vor dem Flugplatz steht mein Wagen. In 20 Minuten kann ich wieder hier sein. Zu dieser Zeit muss sich Fred Haller schon im Haus befinden. Du lässt ihn im hinteren Salon warten und gibst vor, dich zur Abreise fertig zu machen. Ich komme dann über die Veranda. Denk daran, dass du die Tür offen lässt. Und den Revolver nimmst du denn mit zum Flugplatz, oder? Der bleibt hier im Haus. Du behältst ihn, bis ich komme. An der Wasserzufuhr brauchen Sie nicht zu verstellen. Und die Luftklappe sollten Sie auch am besten so lassen. Dann ist es bis morgen durchgebrannt und Sie brauchen bloß nachzuschütten. Und wenn Sie abreisen, drehen Sie am besten den Abzug auf ganz offen. Ja, ja. Ist schon gut, Bishop. Und wenn ich kein perfekter Heizer bin, dann macht's ja auch nichts. In anderthalb Tagen werde ich die Zentralheizung schon nicht kaputt machen. Ich hätte ja auch noch einen Tag bleiben können. Nein, nein, nein, nein. Ist schon gut so. Fahren Sie ruhig heute. Das hat nicht mehr in den Gepäckraum gepasst. Ich habe ihn dir hinten auf den Rücksitz gelegt. Scheußlich, wie leer die Bude jetzt aussieht, nicht? Wenn man irgendwo auszieht, kann es wohl nicht anders aussehen. Du hast hier nichts vergessen, was man dir nachschicken müsste? Nichts, ich habe schon dreimal nachgeschaut. Gut, dann bringe ich deine Koffer jetzt zur Waterloo Station und gib sie in Aufbewahrung bis heute Abend. Hast du noch viel zu erledigen? Ja, nicht. Ich muss nur noch die Schlüssel zum Verwalter bringen. Ja, und eigentlich müsste hier auch der Post noch Bescheid sagen, wohin sie die Briefe nachschicken sollen. Lass doch das, du. Das kannst du ja aus Sizilien machen, wenn wir wissen, wo wir endgültig wohnen werden. Du kommst dann heute Abend und holst mich ab. Wie besprochen, 9:30. Walter fliegt kurz vor 9 nach Liverpool. Außer uns wird niemand im Haus sein. Aber trotzdem, wenn du mit der Taxe kommst, fahr nicht vor, sondern lass den Wagen ein paar Querstraßen früher halten. Okay, also dann, auf heute Abend. Auf heute Abend, Fred. Hat dich jemand beobachtet, als du mit dem Gepäck ankamst? Nein, niemand. Ich bin durch die Garageneinfahrt gleich in das Haus gefahren. Gut, ja. Dann werde ich das Zeug jetzt in den Heizungskeller schaffen. Na, willst du es denn gleich verbrennen? Nein, das hat ja Zeit, bis das andere erledigt ist. Außerdem kann es sein, dass die Anzüge und all der Kram einen ziemlichen Qualm machen. Besser, es ist dann schon Nacht. Flora, meinst du, dass die Hitze genügt, um Metall zu schmelzen? Keine Ahnung. Ich habe mir nur überlegt, es darf nichts übrig bleiben von den Sachen. Nicht einmal ein Knopf. Also beeil dich, du hast nicht mehr sehr viel Zeit. Ihr Ticket bitte. Danke. Direktor Donegan. Ja, hier. Haben Sie großes Gepäck? Nein, nein, nur diese Tasche als Handgepäck. Wenn Sie sich zum Ausgang C bemühen wollen. Ja, danke. Achtung bitte, ihr Equipassagiere nach Mailand via Paris werden Sie bitten, sich zum Ausgang C zu begeben und das Rauchen einzustellen. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Einen Moment, Pitt, ich bin gleich zurück. Ich hole mir eben nur eine Zeitung. Bist du noch gar nicht umgezogen, Flora? Willst du in diesem Kleid reisen? Nein, nein, ich zieh mich sofort um, ich geh schon. Wo ist denn dein Gepäck? Seh deine Koffer gar nicht. Ist alles schon unten im Wagen. Alles im Wagen? Und nebenan liegt dein ganzer Garderobenkram. Warum hast du den vergessen? Nein, nein, das nehme ich gar nicht mit. Ich hab was anderes eingepackt. Ach so. Beeil dich ein bisschen, es ist schon 20 vor 10. Guten Abend, Haller. Wetter 32, verstanden, Ende. Donegan. Guten Abend. Ich denke, Flora sagte, Sie sind unterwegs nach Liverpool. Sie irren sich. Alles fertig zur Reise? Ja, aber Sie... Sie werden nicht ganz bis Sizilien kommen heute Nacht. Flora? Ich bin hier, Walter. Sie dachten, Sie könnten mich reinlegen. Aber Sie sind etwas zu naiv, um es mit mir aufzunehmen. Sie werden dieses Haus heute nicht mehr lebend verlassen. Sie wollen mich doch nicht... Sie können... Ach, Sie machen mir nur was vor. Sie wollen, dass ich Angst habe. Glauben Sie, was Sie wollen. Sie werden heute verreisen. Für immer. Und kein Hahn wird nach Ihnen krähen. Dann wird von Ihnen noch eine Postkarte aus Sizilien kommen. Und das wird das Letzte sein, was die Welt von Ihnen hört. Und die Welt wird Sie nicht einmal vermissen. Gib mir den Revolver, Flora. Ja, Walter. Anrufer. Streifenwagen der südlichen Distrikte. Sofort zum Flugplatz Croydon. Alarm für Unfallkommandos 2, 4 und 5. Maschine nach Liverpool kurz nach dem Start abgestürzt. Alarm 2 für Feuerwehren. Für alle Streifenwagen der südlichen Distrikte Alarm. Ist er tot? Sieh nach, aber fass ihn nicht an. Flora, du hast deinen Mann erschossen. Er wollte dich erschießen. Ist es denn nicht besser so? Fred, steht uns niemand mehr im Weg? Los, das kann doch nicht sein, dass er... Er wollte mich doch nicht wirklich umbringen. Aber natürlich wollte er das. Er hat ja bis zuletzt geglaubt, ich werde von dir erpresst mit Briefen, die ich nie geschrieben habe. Und mich hat er gezwungen, ihm zu helfen. Er hat das Personal in Urlaub geschickt. Unten im Heizungskeller stehen deine Koffer, die er verbrennen wollte. Deine Wohnung ist aufgelöst. Deine Sachen sind verkauft. Die Fahrkarte nach Sizilien hast du in der Tasche. Du wärst verschwunden und jeder hätte geglaubt, du seist wirklich im Ausland. Aber Flora, warum hast du denn auf ihn geschossen? Weil ich mir von niemandem etwas wegnehmen lasse. Was? Am wenigsten dich. Was nützt uns denn das alles? Es wird herauskommen und wir werden beide... Aber nichts wird herauskommen. Hast du denn nicht den Polizeifunk gehört? Seine Maschine ist abgestürzt. Er wollte ein Alibi haben und hat uns eins verschafft. Offiziell ist er ein Wort gewesen. Offiziell ist er tot. Offiziell? Man wird herausfinden, dass er nicht an Bord war. Vollgetankte Maschine? Bis die Feuerwehren am Flugplatz sind, wird nichts mehr festzustellen sein. Er ist tot. Und niemand wird nach ihm fragen. Komm, steh nicht so rum, du musst ihn fortschaffen. Ich? Ich soll ihn anfassen? Ich habe ihn für dich erschossen. Du wirst ihn wohl in den Garten bringen können. Warum im Garten? Er hat sich viel Mühe gegeben für dich. Im Schuppen hat er ein Grab geschaufelt. Dem Grab wird's egal sein, wer drin liegt. Also Flora, du bist... Manchmal habe ich Angst vor dir. Wenn wir nicht den Polizeifunk gehört hätten und... Wenn ich diese Durchsage gekommen wäre, dann hättet ihr... Dann hätte er dich erschossen. Er hat eine alberne Angewohnheit, hat dir das Leben gerettet. Es ist viel besser so. Wochenlang wusste ich nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Die Donnigan-Werke oder du. Jetzt habe ich beides. Anrufer. Komm. Hilf mir tragen. Wir brachten Privataffäre, ein Kriminalhörspiel von Misha Mleinek. Die Personen und ihre Sprecher waren Walter Donnigan, Hans-Walter Klaasen, Flora Donnigan, Eva Ingeborg Scholz, Fred Haller, Horst Jansson, Bischof Hans-Willem Hamacher, Sekretärin Helga Niefeld, Lilly Ursula Gütschow, Flughafenangestellte Lore Weiser. Regie Kurt Götz Pflug. Produktion Senderfreies Berlin 1960.